Zündfunkgenerator. Wir denken laut. Ein Podcast von Bayern 2. Was passiert, wenn ein Facebook-User stirbt? Die Antwort war in den letzten 15 Jahren nicht immer die gleiche. In den ersten Jahren von Facebook wurden Profile von Personen, die gestorben waren, einfach gelöscht. Aber ab 2007 änderte sich das. Angehörige von Verstorbenen wollten nicht, dass deren Accounts für immer verschwanden. Sie wollten ein Andenken behalten. Facebook gab nach. Die Profile würden online bleiben, unverändert, als wäre nie etwas passiert. Kurz darauf berichtet die New York Times von einer Frau, der auf Facebook vorgeschlagen wurde, sich doch mal wieder mit ihrem alten Freund auszutauschen. Dieser Freund war kurz zuvor gestorben. Seitdem gibt es auf Facebook Memorial-Seiten. Facebook-Profile bleiben online, werden aber als inaktiv gekennzeichnet. Über dem Namen steht »In Erinnerung an«. Einer Untersuchung der Oxford-Universität zufolge könnten in 50 Jahren mehr als die Hälfte aller Facebook-Profile solche inaktiven Erinnerungsprofile sein. Die digitale und die physische Welt haben ein eigenartiges Verhältnis zueinander. Wir hinterlassen Spuren im Netz, Abdrücke von uns selbst und die bleiben, völlig egal, was mit uns im echten Leben passiert. Und gleichzeitig hat das Netz einen Einfluss darauf, wie wir mit dem Tod umgehen, wenn die Abdrücke anderer Menschen online auf uns treffen. Nichts verändert unseren Blick auf das Leben so sehr wie ein Blick auf den Tod, vor allem wenn ein Tod uns nahe geht. Gerade über das letzte Jahr seit Beginn der Corona-Pandemie. Ein wohl ziemlich zynischer amerikanischer Unternehmer hat mal gesagt, ein Eichhörnchen, das vor deinem Haus stirbt, ist für dich möglicherweise relevanter als Menschen, die in Afrika sterben. Der Unternehmer war Mark Zuckerberg. In diesem Zündfunkgenerator geht es um den Tod, das Leben und das Internet und wie all diese Dinge sich gerade verändern. Denn das tun sie, vielleicht mehr als je zuvor. Der Tod und die Digitalisierung. Wie das Internet unsere Sicht auf den Tod verändert. Sendung von Gregor Schmalzried und Eileen Duan. Hi, es gibt News. Nicht so gute News, aber muss trotzdem gesagt werden. Und ist auch für mich jetzt nicht so super schlimm. Auch wenn es schlimm klingt. Aber fangen wir an. Hier spricht Brian Sandowski. Und mit diesen Worten beginnt sein YouTube-Video mit dem Titel Daran werde ich sterben. Der erweiterte histologische Befund ist jetzt angekommen. Und das bedeutet, dass sie jetzt sozusagen die Klassifizierung von diesem Tumor haben. Knapp 8 Minuten lang steht Brian vor der Kamera und spricht. Mal recht gefasst, dann wieder traurig und nachdenklich. Er erzählt, wie ihm die Ärzte nur noch 3 Jahre zu leben geben. Denn er hat Krebs. Genauer gesagt, er hatte schon einmal Krebs. Und der ist jetzt wieder nachgewachsen. Nun ja, auf jeden Fall, das ist wohl so, dass das Medulloblastom, was mir dann nachgewachsen ist, aggressiver ist als das erste. Also wusste ich selber nicht, aber das erste war wohl so ein normales Medulloblastom, was auch schon schlimm ist. Aber das, was ich jetzt bekommen habe, ist wohl richtig scheiße. Dieses Video, aus dem wir eben Ausschnitte gehört haben, ist von 2018. Und mittlerweile hat es fast 1,5 Millionen Klicks. In Internetsprech war das also eigentlich schon ein kleiner viraler Hit. Und zwar ein sehr ungewöhnlicher. Es ist ein unbequemes Thema, vorgetragen von einem eher ungewöhnlichen Protagonisten. Aber Brians Geschichte mit dem Krebs geht nochmal 4 Jahre zurück. Und um überhaupt seine Rolle in diesem Zündfunkgenerator verstehen zu können, müssen wir kurz zurückspulen. Es ist 2014. Da ist Brian 24 Jahre alt. Kerngesund. Zumindest scheint es ihm so. Er leitet ein Unternehmen, das Speiseöl verkauft, verdient sehr gut, lebt im Sony Center am Potsdamer Platz in Berlin. Hinzu kommt sein, sagen wir mal, hedonistischer Lebensstil. Viel unterwegs sein, viele Partys, viel Freunde einladen. Und dann kommt dieser eine Tag im Februar 2014. Und dann war das so, dass ich so beim Laufen schon irgendwie das Gefühl hatte, dass ich irgendwie verfolgt werde oder so. Dann bin ich aber noch über die Straße rübergelaufen und dann hatte ich auf einmal so das Gefühl, als hätte mir einer mit einem heißen Messer irgendwie so in den Kopf gestochen und bin dann da zusammengebrochen. Hab mich dann aber, also ich sag mal so, innerhalb von 10 Minuten irgendwie wieder gesammelt. Hab mich dann so reingezogen, weil ich nicht so richtig aufstehen konnte. Und hab mich dann da erstmal unten in den Flur hingesetzt und hab so meinen Kopf abgetastet und so. Und hab kein, also nicht so wirklich Blut feststellen können, aber mir ist doch irgendwie was aus dem Ohr gelaufen. Und naja, weil ich halt nicht so wirklich Blut irgendwo hatte, bin ich dann nach oben in meine Wohnung gegangen und habe mich schlafen gelegt und bin dann am nächsten Tag erst zu einem Arzt gegangen. Brians Arzt schickt ihn zum MRT. Dort entdeckt man einen Hirntumor und Brian wird sofort operiert. Und dann kommt die Diagnose. Ich war da mit meinen Eltern und der meinte dann, dass das Krebs ist und dass es wohl auch ein wenig ernster ist. Brian hat ein Medulloblastom. Einen besonders bösartigen Hirntumor, der eigentlich vor allem bei Kleinkindern auftaucht. Es ist ein seltener Krebs. Und die Ärzte sagen, dass es schlecht für ihn ausschaut. Brians Alltag verändert sich. Er zieht aus seiner Wohnung aus und zu seinen Eltern. Er gibt seinen Job auf, verkauft später noch sein Auto. Viele FreundInnen, die in ihm vor allem den spendablen Partytypen kannten, wenden sich von ihm ab. Vor allem aber ist diese Diagnose das, was ihn zu YouTube bringt. Ich habe schon vorher mit dem iPhone dann Videos gemacht, weil mir ein Bekannter das erzählt hatte, dass man auf YouTube Videos speichern kann und so zeitlich planen kann, dass sie dann veröffentlicht werden. Und da ja damals noch irgendwie der Tenor eher so in die Richtung gehe, dass ich daran relativ schnell sterben werde, dachte ich mir, ich nehme einfach alles auf, was ich mache, setze es bei YouTube in so eine Geplant-Funktion und wenn ich dann mal nicht mehr bin, dann können meine Freunde und meine Familie immer noch jeden Tag ein Video von mir sehen. Brians Krebsdiagnose bringt ihn dazu, nicht nur über seinen Tod nachzudenken, sondern auch für sein Leben nach dem Tod zu sorgen. Nur, statt altmodisch einen Brief zu schreiben, packt er die Kamera aus. Er startet seinen eigenen YouTube-Account. Aus Brian Sandowski wird im Internet Brian Sando. Sein erstes Video trägt den Titel »Umgang mit dem Krebs, Tumor, Verbesserung«. Eine Art Vorstellungsvideo, unterlegt mit typischer YouTube-Musik. So klingt es. Und naja, deswegen dachte ich, starte ich einfach mal so ein YouTube-Tagebuch und lasst alle daran teilhaben, wie man sich halt dementsprechend verändert und wie man versucht, sein Leben wieder in den Griff zu bekommen. Am Montag schon wieder in die Charité, um da irgendwie so ein paar Tests durchzuführen und mit dieser Chemotherapie anzufangen. Und eine Strahlentherapie ist, glaube ich, auch mit dabei. Aber ich denke mal, weil ich habe mich jetzt so mit ein paar anderen drüber unterhalten, ich denke mal, dass man da verhältnismäßig schnell wieder rauskommt. Also wenn man sich jetzt nicht zu gehen lässt und irgendwie sich durch diese Chemotherapie da beeinflussen lässt, dann ist man da, glaube ich, schon sehr schnell wieder draußen und kann dann halt versuchen, sein Leben so ganz normal weiterzuleben. Und irgendwie, nachdem man dann so diese Veränderung mitbekommen hat, dass man auch selber versucht, etwas in seinem Leben zu verändern. Ja, hat Spaß mit dem Video und würde mich freuen, wenn ihr euch auch ein weiteres Video angucken werdet. Für fast 200 Tage in die Zukunft plant Brian YouTube-Videos über seinen Account, damit die nach und nach automatisch veröffentlicht werden können, wenn er nicht mehr lebt. Eine Art digitaler Nachlass. Die Videos werden nach und nach hochgeladen. Ich habe alles, was ich so an Kummer hatte, weil ich da mit meinen Eltern nicht drüber sprechen konnte oder wollte, also gekonnt hätte ich das schon. Die hätten damit sicherlich kein Problem gehabt, aber ich konnte es irgendwie für mich nicht. Und hab dann alles in der Kamera aufgenommen und irgendwie ist daraus diese Community dann auch entstanden. Ich hab dann einfach alles in die Kamera gebrodelt, was mir irgendwie Sorgen gemacht hat. Und dann habe ich irgendwie Antworten darauf bekommen. Brians YouTube-Account wird zu seinem digitalen Tagebuch. In seiner Kommentarspalte bekommt er aufmunternde Worte vor großen Behandlungen, genauso wie Tipps, wie sich eine Chemo besser durchstehen lässt. Brian hat jetzt eine Community und die betrachtet ihn wie einen Freund. Und dann setzt er die vorgeplanten YouTube-Videos auf privat, weil er jetzt Gehör findet und die Gegenwart aufregender wirkt als das, was er für die Zukunft vorbereitet hatte. Mit seiner Community teilt er seine aktuelle Situation und seinen Zustand. Und damit auch die guten Zeiten. Er wird nämlich nach und nach gesünder. Und dementsprechend ändern sich auch die Inhalte seiner Videos. Es geht dann erstmal viel ums YouTuber-Sein, um seine Fitnesserfahrungen, sein Leben als Student. Es sieht gut für ihn aus und der Krebs wird zeitweise zur Nebensache. Und dann ist eben 2018 und Brian muss zu einer Krebsnachsorge. Eigentlich eine Routine, wenn man mal Krebs hatte. So erzählt er davon auf seinem YouTube-Account. Dann kam die Ärztin ins Zimmer rein, sah auch irgendwie schon ein wenig bedrückt aus und sagte mir dann, dass in meinem Kopf alles in Ordnung ist, keine Metastasen, nichts, alles supi, aber dass mir was im Rücken gewachsen ist. Und das habe ich irgendwie nicht richtig verkraften können. Und bin dann erstmal raus und musste erstmal versuchen, einen klaren Gedanken fassen zu können. Aggressiver könnte der Tumor nicht sein. Das überlebt man nicht. So wird es ihm gesagt. Und schon steht er wieder an einem ähnlichen Punkt wie bei der ersten Diagnose 4 Jahre vorher. Ärzte sagen ihm, dass es nicht gut für ihn ausschaut. 3 Jahre geben sie ihm. Nur dieses Mal mit dem Unterschied, dass eine ganze Internet-Community mit dabei ist, als das passiert. Es bleibt nicht eine Sache zwischen ihm, seiner Familie und vielleicht ein paar engen Freunden. Mehrere tausend Follower sind dabei, wenn Brian nun erzählt. Wenn er sich direkt vom Krankenhausbett filmt, wenn er sich filmt, wie er sich eine Glatze rasieren lässt, weil seine Haare von der Chemotherapie ausfallen. Seid ihr bereit? Gucken alle zu? Okay, leg los, Mann. Brians Leben im Internet setzt genau an dem Punkt ein, wo viele vielleicht eher schon wieder den Laptop zuklappen würden, um gar nicht über solche Themen nachdenken zu müssen. Dann, wenn er denkt, er lebt vielleicht nicht mehr lange. Mit seinen Followern teilt er alles. Die vielen Nebenwirkungen, die er von den Therapien und Medikamenten bekommen hat. Über 500 Liter Chemotherapie. Kein Geschmack für ein Jahr. Kein Gefühl im Gesicht, den Füßen, den Händen, der Beine und den Armen. Für 6 Monate. Manche bleibend. Anhaltende Übelkeit für 6 Monate. Laufen neu lernen 1 Monat. Taubheit im Mund für 4 Monate. Sprachprobleme 4 Monate. Atemprobleme. Verlust von 50 Gramm Körpergewicht. Von fast allen Freunden und Bekannten verlassen. Freundin abgehauen. Aber auch die schönen Momente, wie den, als er nach einem Jahr endlich wieder richtig duschen kann, weil der Katheter in seinem Kopf entfernt wurde. Und die ganze Zeit musste ich darauf achten, dass immer alles super steril ist, dass man da nicht rankommt und dass der Schorf bricht oder irgendwie sowas. Und es ist wirklich an der Stelle eine Bereicherung, dass der Scheiß nun endlich erledigt ist. 1 Jahr nicht richtig duschen. Ihr wisst gar nicht, wie glücklich ich war, als ich plötzlich wieder in die Dusche durfte. Also wie ein normaler Mensch, ne? Nicht mit irgendwie Frischhaltefolie um den Kopf oder sonst was. Brian ist heute immer noch da. Ja, auch noch 2021. Also auch nach den 3 Jahren, die ihm die Ärzte 2018 gegeben haben. Sein Leben ist zwar ein Kraftakt, aber einer, über den es sich offen und transparent reden lässt. Und schließlich macht er ja auch nichts anderes als all die anderen Vlogger auf YouTube. Nur, dass die meisten alles darauf geben, ihr Leben so erstrebenswert und makellos wie möglich wirken zu lassen. Ich muss ehrlich gestehen, ich selbst hatte zum Glück noch nie einen Krebsfall im näheren Umfeld. All mein Krebswissen beruht auf dem, was ich durch diverse Medien konsumiert habe. Sei es ein Lieblingscharakter aus einer Serie, der plötzlich an Krebs erkrankt, oder eben ein Vlogger, der unzensiert aus seinem Krebsalltag berichtet. Also nicht irritieren lassen. Wenn ich hier über Chemotherapien oder Katheter im Kopf erzähle, dann nur, weil ich das aus YouTube-Videos erfahren habe. Und weder habe ich Krebs, noch kenne ich jemanden, der eine Tumorerkrankung hat. Aber ich fürchte mich vor dem Tod. Und wo ich Krebs höre, ist der Gedanke an den Tod bei mir nicht weit. Und dann ist da eben dieser Typ, Brian Sandowski, der so furchtlos über die größten Ängste des Lebens sprechen kann. Es ist mir doch egal, was der Arzt dazu sagt. Nur weil der sagt, irgendwie statistischer Wert sagt aus, dass du maximal 2 bis 3 Jahre hast. Also jetzt ist das schon wesentlich länger her. Klar, kann doch falsch. Aber auch jetzt der Onkologe, den ich habe, der meint, dass es bisher keine Referenz dazu gibt, warum ich so alt schon damit geworden bin. Also eigentlich hätte ich schon längst dahin sein müssen. Wenn man Brian so reden hört, verliert der Tod seine Macht, weil er in dieser Krankheitsgeschichte nicht die Hauptrolle einnimmt. Der Tod gehört halt dazu. Und deswegen behandelt Brian das Sterben auf seinem Account auch immer mehr als Nebensache. Etwas, was uns alle treffen wird, aber woran er gerade kein Interesse hat. Nicht, weil er es verdrängt, sondern einfach, weil es keine Rolle spielt. Damals hatte ich dann echt Angst, eine Zeit lang zumindest zu sterben. Aber was soll man dazu ewig sagen? Ist halt Licht an oder Licht aus. Ich bin letzte Nacht einfach rumgeschleunt. Bin lieber wach, wenn alles träumt. Mal schauen, ob noch irgendwo was geht. Blaue Stunde im ersten Licht. Morgengrauen schon fast in Sicht. Ich hab noch keinen Bock auf Realität. Ich wüsste im Club 27, in der Bar, die niemals schläft. In die Jukebox wirft man Träume und der ganze Laden schwebt. Da kommst du nur rein, wenn du zu früh gehst. Ich sag okay, da komm ich wohl zu spät. In diesem Zündfunkgenerator versuchen wir, dem Tod im Netz zu begegnen. Wir wollen Beispiele dafür geben, wie das Internet und Menschen aus dem Netz unsere Sicht auf den Tod und tödliche Krankheiten ändern können. Tod, Verbannung und alles andere, was als furchtbar gilt, halte dir täglich vor Augen. Besonders aber den Tod. Das hat schon der antike Philosoph Epiktet gesagt. Und auch wenn einige tausend Jahre dazwischen liegen, ist das eine Lebenseinstellung, die aktueller nicht sein könnte. Inmitten einer Pandemie muss man unweigerlich verinnerlichen, dass der Tod kommen wird. Und er wird unberechenbar sein. Seien es nun die Zahlen aus den Nachrichten, die uns täglich daran erinnern, Erzählungen von Freunden, wenn nicht sogar Tote im Familien- oder Freundeskreis, die man plötzlich bedauern muss. Corona haut uns unsere größten Ängste auf den Tisch, ohne uns vorher zu fragen, ob wir diese Gespräche überhaupt führen wollen. Wenn wir nie über den Tod sprechen und eine geliebte Person sterben muss, stehen wir direkt vor einem Berg an Fragen, vor allem erstmal bürokratischen. Wer ruft eine Ärztin? Wie soll die Beerdigung aussehen? Wollte die Person mit einem Sarg in die Erde gelassen oder doch lieber verbrannt werden? Als wäre die Trauerphase nicht schon schwer genug, ist das eine zusätzliche mentale Belastung. Und all das jetzt auch noch unter strengen Corona-Maßnahmen. In bestimmten Ecken des Internets wächst schon seit ein paar Jahren eine Bewegung, die genau für solche Fälle gewappnet sein will. Der Tod soll enttabuisiert werden, wenn nicht sogar ein Rebranding durch sie bekommen. Die Rede ist von der Death Positivity Bewegung. Hallo, Ducklings! Hallo, ihr Sterblinge! Wie bei jeder Fanbase eines Promis gibt es auch bei Caitlin Doughty einen liebevollen Spitznamen für alle Anhänger des Todes. Zu sehen und hören auf YouTube. Doughty ist Bestatterin, Autorin, YouTuberin und die Gründerin der Death Positivity Bewegung. Eine Bewegung, die wie so vieles im Internet mit einem Tweet begann. Warum gibt es unzählige Webseiten zum Thema Sex Positivity, aber keine einzige über ein positives Verhältnis zum Tod? Wer sich heute für einen offenen Blick auf das Thema Sexualität einsetzen möchte, schließt sich der Sex-Positivity-Bewegung an. Wer mit den Schönheitsidealen unserer Gesellschaft brechen möchte, kommt gut in der Body-Positivity-Bewegung unter. Und wer den Tod enttabuisieren möchte, für den gibt es seit 2013 auch einen Platz, nämlich in der Death-Positivity-Bewegung. Wer in den Kreisen der Deathlings unterkommen möchte, sollte allerdings 8 Grundsätze verinnerlicht haben. Die findet man auf der Internetseite des Orden des guten Todes. Caitlin Doughtys Organisation, die die Message der Death-Positivity-Bewegung in die Welt tragen will. Hier mal 3 von den 8 Grundsätzen. Ich denke, wir tun unserer Gesellschaft nichts Gutes, wenn wir Tod und Sterben verstecken. Ich finde es nicht makaber, über den unausweichlichen Tod nachzudenken. Ich sehe das als natürlichen Ausdruck meiner Neugier am Menschsein. Aus meiner Sicht ist ein Leichnam nichts Gefährliches. Und ich will Menschen ermutigen, sich um ihre Toten zu kümmern. Kiss me hard before you go. Summertime sadness. Wer diese Dinge verinnerlicht, kann sich selbst empowern. Die Bewegung verspricht einem damit nicht nur das beste Leben zu Lebzeiten, sondern auch das beste Leben für die Zeit danach. Noch sind wir aber wohl weit davon entfernt. Laut Caitlin Doughty leidet unsere Kultur an einer Todesphobie. 1,5 Millionen AbonnentInnen hat die Bestattungsunternehmerin Doughty auf ihrem YouTube-Account Ask a Mortician, also Frag eine Bestatterin. Dort beantwortet sie alle möglichen Fragen zum Tod, zu Beerdigungen und den sterblichen Überresten. Can I keep my parents' skull on the mantelpiece is one of our most popular questions of all time. Kann ich die Schädel meiner Eltern auf dem Kaminsims abstellen? How soon will my eyeballs decompose? Wie schnell werden meine Augäpfel verwesen? Do corpses soil themselves after death? Und auf gut Deutsch gesagt, können Leichen kacken? Erstmal vorweg, das mit den Totenköpfen der Eltern ist illegal. Und ja, tote Körper müssen relativ oft noch ein großes Geschäft erledigen. In einer typischen YouTube-Manier bringt Doughty ihre Inhalte an die Leute. Humorvoll, lebendig vorgetragen, musikalisch untermalt. See death everywhere. I don't mean like piles of corpses. Ich sehe den Tod überall. Nicht als Berge von Leichen oder als Sensenmann, sondern darin, wie er Menschen beeinflusst. Warum ist dein Partner so scharf auf eine Beförderung? Weil er eines Tages sterben wird. Warum will deine Schwiegermutter unbedingt, dass du Kinder kriegst? Weil sie eines Tages sterben wird. Tod, Tod, tödlicher Tod. Es geht immer um den Tod. Ganz so neu ist die Idee dahinter natürlich nicht. Allein die gesamte Gothic-Szene lebt davon, den Tod ständig zu thematisieren. Sei es nun in Gesprächen oder durch die modische Ästhetik. Das markante Schwarz der Szene steht für die Vergänglichkeit des Lebens. Nur, während eine Szene wie in der Gothic-Kultur fast schon wieder wie etwas Exklusives wirkt, wo man sich langfristig verpflichten muss, aktiv ein Teil davon zu sein, mag die Hemmschwelle bei einer Bewegung aus dem Internet niedriger sein. Mal hier was liken und teilen, mal da ein neues Video anschauen und dann vielleicht selbst mal einen schnellen Tweet zum Thema abschicken. Der Zugang zu todesbejahenden Gesprächen könnte durch das Internet von einer Nischenkultur in den Mainstream gelangen. Ich bin mir sicher, dass das Internet diese Diskurse fördert und der Sichtbarkeit der Death Positivity-Bewegung hilft. Das ist Dr. Candy Can. Sie findet, dass das Internet die Sichtbarkeit und das Ausmaß einer solchen todesbejahenden Bewegung stark unterstützt hat. My research specializes in thanatology, which is essentially the study of death, dying and grief. Candy Can ist Thanatologin an der Baylor University in Waco, Texas. Sie studiert den Tod, sie kennt sich aus mit dem Prozess des Sterbens und den unterschiedlichsten Arten des Trauerns, auch aus eigener Erfahrung. Basically, the family I grew up with, my maternal side, everyone in that family died from. Die Verwandten meiner Mutter sind fast alle schon gestorben. Ich habe ein Foto von meinem Schulabschluss 1992, da sind 8 Menschen drauf. Meine Tante und ich sind die einzigen davon, die heute noch leben. Mein Bruder, meine Mutter, mein Stiefvater, meine Großeltern, die Freundin meines Bruders, sie alle sind nicht mehr da. Mit 10 Jahren musste Candy Can auf eine doppelte Beerdigung, weil Opa und Onkel am gleichen Wochenende starben. Sie kennt den Tod also aus mehreren Sichtweisen, aus der persönlichen und aus der wissenschaftlichen. So, I guess what I'm saying is that I think the death positivity movement is absolutely needed and encouraged. Was ich sagen möchte, es braucht die Death Positivity Bewegung auf jeden Fall. Aber das bedeutet nicht, dass der Tod ein positives Erlebnis ist. Was wir tun können, ist uns zu erlauben, unseren Schmerz und unsere Trauer wirklich zu erfahren und dadurch die Schönheit um uns herum zu sehen. Suddenly, it came for me like a shock to the core. It's not like me to stand up and leave, but I thought I was free. Someone could have told me you're lost in the headlines, but I can't help it when I am so long, pretending like I have a purpose. Well, now that's long gone, something's missing when I am so low, so low, so low, so low. Hier ist der Zündfunk-Generator auf Bayern 2. Heute mit der Frage, wie das Internet unser Verhältnis zum Tod verändert. Das Wort Tech ist gerade dabei, die Hälfte aller anderen Wörter in der Businesswelt abzulösen. Aus Finanzprodukten wird Fintech, aus dem Transportwesen Transportation Tech. Aber manchmal kommen auch Dinge auf den Markt, die es vorher überhaupt nicht gab. Seit ein paar Jahren ist ein neuer Begriff im Umlauf, der Investmentfirmen sehr hellhörig und spendabel macht. Es geht um Death Tech, um Unternehmen und Startups, die den Tod digitalisieren. Eins davon ist Emora. Hi, ich heiße Evgenia Polo und ich bin eine der zwei Gründerinnen von Emora. Und Emora ist eine Plattform, die deutschlandweit Dienstleistungen zur Organisation von Bestattungen, Bestattungsvorsorge und auch zur Trauerbegleitung anbietet. Evgenia Polo und Viktoria Dietrich führen das Startup zusammen in Berlin. Teile von Emoras Geschäftsmodell gibt es schon lange. Bestattungs- und Nachlassvorsorge zum Beispiel. Der Gedanke ist, Emora bestattet nicht selbst, sondern dient als Portal und Vermittler in jung und digital. Viktoria, meine Co-Founderin, hat in ihrem Leben oder in den Jahren zuvor einige Trauerfälle miterlebt in ihrer Familie und hat so den Keim dieser Idee irgendwo für sich entdeckt. Hey, warum gibt es eigentlich nichts im Digitalen, keine Anlaufstelle, die mich irgendwie an die Hand nimmt in so einer Zeit? Weil fairerweise, ja, der Tod betrifft uns irgendwie alle, aber so richtig viel Ahnung haben wir nicht. Ja, ist tatsächlich immer so der absolute Icebreaker auf jeder Party oder tatsächlich in jeder Begegnung. Entweder haben die Leute schon was gehört und dann sagen die, ach, du bist doch die mit dem Tod oder die mit den Bestattungen. Und tatsächlich sage ich, hey, wir machen Bestattungen. Und wir machen aber Bestattungen auf eine moderne, digitale und zeitgemäße Art und bieten einen digitalen Zugang zu all den Services, die alle von uns früher oder später mal brauchen werden. Vor allem im internationalen Vergleich ist das Geschäftsmodell Emora nicht das einzige. Auf der ganzen Welt entdecken Startups das Thema Tod oder, wie sie es meist Corporate Identity gerecht nennen, das Thema Lebensende. Damit entsteht auch eine ganz neue Ästhetik. Die Websites dieser Startups haben nichts mit dem zu tun, wie man sich die Website eines Bestattungsunternehmens vorstellt. Keine bedeutungsschwangeren Lilien vor monochromen Hintergründen. Stattdessen Pastellfarben, knallige Schrift. Mit dem gleichen Look könnte man auch nachhaltige Smoothies verkaufen. Die Zielgruppe für all das sind nicht nur Menschen im Rentenalter, sondern immer öfter auch Jüngere. Die Millennials sind die erste todpositive Generation, schreibt die Journalistin Eleanor Cummings im Online-Magazin Vox. Die aktive Auseinandersetzung mit dem Tod findet sich jetzt nicht mehr nur in Nischen und Subkulturen, sondern auch in der breiten Gesellschaft. Mir hat mal einer gesagt, das Thema Tod ist ein Evergreen. Das klingt erstmal so ein bisschen paradox, aber am Ende des Tages, genauso wie du sagst, es ist ja einfach so. Jeder von uns und jeder, den wir kennen, also es gibt kaum ein Thema, welches wirklich jeden einzelnen Menschen auf diesem Planeten betrifft. Und damit haben Firmen wie Emora auch das Potenzial erkannt, einen individuellen, persönlichen Abschied zu verkaufen. Denn obwohl wir alle anders leben, sehen unsere Beerdigungen und Nachlassregelungen in der Regel meistens ziemlich gleich aus. Egal, ob eine Counterculture-Künstlerin aus Nürnberg stirbt oder ein Automechaniker aus Altötting. Aber das ändert sich, sagt auch die Todesforscherin Candy Can. Es ist normaler geworden, eine Bestattung im Voraus zu planen. Allein mit Asche kann man hier in den USA so viel tun. Man kann aus ihr ein Feuerwerk machen. Man kann sie in eine Vinylschallplatte pressen. Man kann sie sich tätowieren lassen oder daraus ein Gemälde machen. Es gibt heute so viele Möglichkeiten, wenn einem die Vorstellung einer traditionellen Bestattung nicht zusagt. Und die Auswahl wird täglich größer. Die Diamantbestattung ist die persönlichste und einfühlsamste Art, Abschied zu nehmen. Der Erinnerungsdiamant ist ein Symbol der Liebe, Verbundenheit und Wertschätzung. Jeder Algordanza-Erinnerungsdiamant ist ein Unikat und spiegelt die Einzigartigkeit des Verstorbenen wider. So klingt ein Werbespot für das Schweizer Unternehmen Algordanza. Hier ist das Geschäftsmodell. Man schickt die Asche eines Verstorbenen hin, wartet ein paar Wochen und dann klingelt es an der Tür und die Überreste des Verstorbenen sind zurück in Form eines gepressten Diamanten. Das Startup Recompose in den USA setzt auf einen anderen Weg, menschliche Kompostierung. Das ist nämlich um einiges nachhaltiger und umweltfreundlicher als der klassische Sarg. Und wenn es doch die Einäscherung sein soll, dann wollen wir doch bitte nicht in irgendeiner Urne landen, sondern in einer des Startups Foreverence, die 3D-gedruckte Urnen mit Wunschdesign anbietet und das in jeder Farbe und jeder Form, auch als Pinguin oder Cowboyhut. Und dann ist da noch der Blick nach Japan. Dort nimmt man das Tech in Death Tech wirklich ernst. Hier werden manche Grabstätten in Virtual Reality designt, digitale Bildschirme ersetzen Grabsteine und Augmented Reality Apps machen es möglich, Verstorbene auf ihren Gräbern stehen zu sehen. Vorausgesetzt, man hat das passende Endgerät dabei. Mit App natürlich. So, how am I sounding? Das ist Black Mirror, eine britische Science-Fiction-Serie und konkret die Folge Be Right Back aus dem Jahr 2013. Darin erweckt eine Frau ihren verstorbenen Freund wieder zum Leben, in digitaler Form. Sie macht ihn zu einem Algorithmus, einem Chatbot. Wenn sie in ihr Handy schreibt, dann antwortet ihr verstorbener Freund, oder genauer, es antwortet ein Computerprogramm, das ihn nachahmt. In der Serie geht das Ganze nicht gut aus, der Chatbot ist nicht genug. Irgendwann kehrt der tote Freund als lebensgroßer Roboter zurück, der den Verstorbenen täuschend echt nachahmt. James Flahose, Unternehmer aus Kalifornien, kennt diese Geschichte. Denn er hat einen Chatbot entwickelt, der ganz ähnlich funktioniert. Usually, almost every time I talk with someone about this, they say, you know, there was this episode of Black Mirror and... Meistens, wenn ich darüber spreche, sagt jemand, hey, da gibt es diese Black-Mirror-Folge und da hat das Ganze kein gutes Ende genommen. Diese Serie überschreitet eine Grenze, die ich respektiere. Meine Technologie soll keine Person nachbilden. Ich sehe sie mehr wie ein Oral-History-Projekt, ein Denkmal in einem interaktiven Medium. Es geht um das Bewahren der Vergangenheit, nicht darum, eine Person wieder zum Leben zu erwecken. Auch James Flahos hat eine verstorbene Person digital verewigt, seinen Vater John. Im April 2016 wird bei John Flahos ein Tumor diagnostiziert. Zum ersten Mal in seinem Leben ist für James der Tod seines Vaters etwas Reales, etwas, mit dem er rechnen muss. Fast gleichzeitig veröffentlicht ein Tech-Unternehmen namens Pullstring eine Software, mit der man aus Audiodaten einen virtuellen Gesprächspartner machen kann. Wie das funktioniert? Sagen wir, jemand liest eine komplette Enzyklopädie über Singvögel vor. Diese Daten haut man in die Software, sie werden dort verarbeitet und jetzt können wir sagen: Hey, erzähl mir mal was über den Buchfink. Und die Software antwortet: Wusstest du schon? Buchfinken werden selten älter als 5 Jahre. Und das macht James Flahos. James bittet seinen Vater, ihm seine komplette Lebensgeschichte zu erzählen. Dutzende Stunden Tonmaterial kommen dabei zusammen. Im Februar 2017 stirbt John Flahos. Doch der Chatbot, der seine Daten verwendet, ist fertig. I mean, literally the very first time I tested it and das erste Mal, als ich ihn hören konnte, es war unglaublich. Als er noch lebte, nannte er sich selbst zum Spaß gerne den geliebten und geachteten Vater. Und das erste Mal, als der Chatbot mit mir sprach, sagte er: Ich bin es, der geliebte und geachtete Vater. Es war wie ein Geburtsmoment. Es war magisch. Über 90.000 Wörter wurden für den Chatbot aufgenommen. Dadbot, so nennt ihn James meistens. Aber diese Wörter werden in der Regel nicht neu zusammengesetzt. Der Dadbot ist keine Roboterstimme, die sich an jede Situation anpasst, sondern er spielt einfach in passenden Momenten passende Aufnahmen ab. Seine größte Stärke ist deshalb auch die größte Stärke von John Flahos selbst, Geschichten zu erzählen. It was a couple of weeks ago. Vor ein paar Wochen erst hat er mir diese Geschichte erzählt. Er hat als Anwalt gearbeitet, aber in seiner Freizeit hat er gerne Opernarien gesungen. Die Geschichte, erzählt von James Flahos Vater, klingt so. One time we were doing Gondoliers and I was playing the Duke of Pozzatoro. Well, at one point in the show, he has to reveal to his daughter that she was married in infancy to the infant son of the King of Barataria. We had a dress rehearsal and the costumers were way, way behind. So the costumes weren't really done. So they were just sort of pinned together. They hadn't even been sewed and they were magnificent costumes. Anyway, I get on the stage and the line is, "And now, my dear, prepare for a magnificent surprise." And I delivered the line and my pants fell off. I think the creating the Dadbot did help me deal with the death of my father. Den Dadbot zu erschaffen hat mir geholfen, mit dem Tod meines Vaters klarzukommen. Es gab mir einen guten Grund, mich mit seiner Lebensgeschichte und seiner Persönlichkeit zu beschäftigen. Ich glaube, genauso wichtig wie der fertige Dadbot war der Weg, ihn zu erschaffen. Es macht seinen Tod nicht rückgängig, aber es hat sich angefühlt wie ein bewusster Akt der Erinnerung, ohne die ganze Zeit über seine Krankheit nachdenken zu müssen. Für James Flahos ist wichtig, der Dadbot soll seinen Vater nicht wieder zum Leben erwecken. Das ist der Unterschied zur Geschichte von Black Mirror. Er soll ein interaktives Monument sein, eine Autobiografie, mit der man sprechen kann. I think the notion of death as being something that you're supposed to quote unquote get over with. Diese Auffassung, dass der Tod eines geliebten Menschen etwas ist, über das man hinwegkommen muss, das ist doch eine veraltete Vorstellung. Das heißt nicht, dass man über Jahre traurig und niedergeschlagen sein sollte. Aber ich glaube auch nicht, dass man einfach vergessen und weitermachen sollte. Ich glaube, man sollte sich erinnern und ich möchte die Erinnerung an meinen Vater so lebendig halten, wie ich kann. I want to keep my dad's memory as vivid and alive to me as I can. Was James Flahos erzählt, ist das, was ihm wichtig ist. Wie die Technologie für ihn funktioniert. Aber andere gehen noch ein Stück weiter. Unternehmen wie das portugiesische Startup Eta9 wollen ein soziales Netzwerk für verstorbene Profile sein. Unsterbliche Avatare, deren menschliche Intelligenz mit dem Tod durch eine künstliche Intelligenz ersetzt wird. Sollte das tatsächlich einmal Realität werden, stellen sich natürlich 1000 Fragen. Zum Beispiel, gibt es Datenschutz für Verstorbene? Noch brodeln diese Gedanken im Hintergrund. Aber auch Internet-User werden alt und sterben. Facebook ist voll mit den Profilen toter Menschen. Sie alle könnten, theoretisch, mit der richtigen Technologie digital weiterleben. Solange die Hinterbliebenen sich das auch wünschen. Im Silicon Valley gilt der Tod für manche als die Last Frontier, das letzte überwindbare, noch nicht zu Ende monetarisierte Hindernis. Und wo Geld ist, da sind auch Ideen. You're 40 and all grown up. You look beautiful, just like when you were a little girl. I watch over you and your sisters and brother and the kids every day. The most beautiful thing that I have witnessed is watching you grow your family. Die Stimme, die wir hier hören, ist die von Robert Kardashian, amerikanischer Staranwalt und Vater von Influencer-Queen Kim Kardashian. Es ist eine Nachricht von ihm an seine Tochter zu ihrem 40. Geburtstag. Nur Robert Kardashian ist seit 2003 tot. Die Nachricht wird übermittelt von einem beweglichen Hologramm, einer Mischung aus Deepfake-Technologie und künstlicher Intelligenz. Robert Kardashian ist fast ein bisschen wieder da, nur weil Kanye West, der Ehemann von Kim Kardashian, das Geld dafür hat. Noch ist diese Technologie ein Luxusprodukt, aber viele Luxustechnologien landen früher oder später auf dem Massenmarkt. Like photography first emerged, people really were quite suspicious of it. And then als die Fotografie erstmals aufkam, waren die Leute auch sehr skeptisch. Und als es Videoaufnahmen gab, erst recht. Also vielleicht bin ich nur altmodisch, wenn ich sage, wir sollten vorsichtig mit diesen neuen Technologien umgehen. Aber vielleicht sollten wir wirklich aufpassen und erkennen, dass sie uns nur auf sehr begrenzte Weise in unserer Trauer helfen können. Das hier bleibt hier, darf ich das behalten? Menschen behandeln den Tod, als wäre er ansteckend, anstatt sich daran zu erinnern, dass jeder sterben muss. Sagt die Kulturwissenschaftlerin Candy Can aus Texas, die zu Tod und Sterben forscht. In unserer heutigen Kultur wird der Tod oft geleugnet. Wir möchten uns nicht mit ihm befassen. Die Death-Positivity-Bewegung versucht, das zu ändern. Dem Tod sein Tabu zu nehmen, es normal zu machen, dass wir uns im Alltag mit dem Sterben beschäftigen. Das passiert im Geschäftlichen, im Plan von Veranstaltungen, auf Social Media, aber letztlich muss es bei jedem Einzelnen passieren, im Kopf. Death Positivity kommt von innen, könnte man sagen. Es braucht vielleicht nur einen regelmäßigen Schubs, um daran zu erinnern. Wie man das anstellt? Wie so oft im 21. Jahrhundert? Mit einer App. Hi, ich bin Hansa Bergwall und ich bin einer der Gründer von WeCroak. Das ist eine App, die Menschen fünfmal am Tag an ihren Tod erinnert. WeCroak ist ein Wortspiel. Es erinnert an das Startup WeWork. Es bedeutet aber, wir verrecken. Und die App tut genau das, was Hansa sagt. Fünfmal am Tag bekommt man eine Benachrichtigung mit dem Text: Denk daran, du wirst sterben. Klingt absurd, hat aber einen ernsten Hintergrund. And I stumbled across the Bhutanese formulation, which is this tiny country in the Himalayas. Ich bin auf diese Weisheit aus Bhutan gestoßen. Das ist ein kleines Land im Himalaya. Dort sagt man, wenn du glücklich sein willst, denke 5-mal am Tag an deinen eigenen Tod. Es ist so simpel. Und als ein Kind des Internetzeitalters dachte ich mir, das lässt sich programmieren. Also haben ein Freund und ich diese App entwickelt. Anfangs nur, weil wir sie selbst auf unseren Smartphones haben wollten. Aber die Idee kommt auch anderswo an. Aktuell nutzen über 100.000 Menschen auf der Welt aktiv WeCroak. Viele in den USA, in Europa, vor allem in Italien und in Deutschland. Besonders viele sind das in der großen Welt der Apps nicht. Aber es gibt tatsächlich so etwas wie eine WeCroak-Community. Denn es gibt nicht nur die Benachrichtigung, sondern auch jedes Mal ein Zitat rund um Sterblichkeit und Vergänglichkeit. Die Reviews in den App-Stores nehmen das Ganze mit Humor. Jetzt, wo ich weiß, dass ich eh sterben werde, habe beschlossen, meinen Job zu kündigen und bleibe jetzt den ganzen Tag zu Hause und trinke Bier. Tolle App. Aber für viele ist die Funktion tatsächlich genau die, die sie sich wünschen. Meine Lieblings-App. Wenn man sie benutzt, wie sie gemeint ist, wird man es nicht bereuen. Die 5 Benachrichtigungen am Tag sollen einen motivieren, innezuhalten und nachzudenken. Die 5 Erinnerungen kommen übrigens zu zufälligen Zeiten, unerwartet, genau wie der Tod. Wir bekommen viele Nachrichten, dass Menschen die App dabei hilft, mit ihrer eigenen Trauer umzugehen. Jeden Tag gibt es Menschen, die jemanden verlieren, dem sie nahestehen. Und plötzlich merken sie, dass die Gesellschaft sie meidet, weil andere Menschen mit ihren Gefühlen nicht umgehen können. Aber sie brauchen sich nicht zu schämen. Jeder von uns macht früher oder später das Gleiche durch. Wie so oft in der modernen Welt führt eine digitale Erfindung zurück zu einem alten und fast schon vergessenen Gedanken, zur Allgegenwärtigkeit des Todes. Wir hatten viel sehr persönliche Rituale um den Tod, die den Körper des Geliebten maybe. Früher gab es sehr viel mehr persönliche Rituale, die mit dem Tod zu tun hatten. Den Körper eines Verstorbenen waschen oder ein Totenhemd nähen zum Beispiel. Es gab noch nicht diese ganze Industrie, die den Leichnam einfach mitnimmt und dann ist er weg. Ich glaube, vielen Menschen kann es helfen, sich als aktiver Teilnehmer zu fühlen und das Ritual eines guten Todes zu begehen. Es kann viel wert sein, das zu zelebrieren. Was mit einem Leichnam passiert, das ist ein wichtiger Faktor in unserer Verleugnung des Todes. Hier in den USA erleben wir es immer öfter, dass Menschen die Asche einer eingeäscherten Person überhaupt nicht abholen. Bestattungsunternehmen müssen massenhaft Urnen lagern, weil die Leute nicht kommen, um sie abzuholen. Auch Gräber werden nur selten besucht. Das hat auch damit zu tun, dass Leute häufig umziehen. Aber diese fehlende Begegnung mit dem Verstorbenen ist ein großes Problem. Das Spannende an der Todesverleugnung ist, dass sie die Corona-Pandemie überlebt hat. Bilder von Massengräbern gingen um die Welt. Allein in Europa sind bislang fast 1 Million Menschen gestorben. Täglich ist die Anzahl der an Corona Verstorbenen zu hören und zu lesen. Und trotzdem ist der Tod für viele von uns immer noch nur medial allgegenwärtig. Für die Macher der App WeCroak ist die Pandemie eine außergewöhnliche Zeit. Wie reagieren Menschen auf so eine App, wenn der Tod sowieso schon überall ist? It's a mix. Some people say, okay, I don't need this app right now. Es ist ganz unterschiedlich. Manche Leute sagen, ich kann diese App jetzt nicht brauchen, wenn ich sowieso jeden Tag mit dem Tod konfrontiert bin. Anderen hat sie gerade jetzt etwas gegeben. Vielleicht helfen auch die Zitate über den Tod, wenn man alleine zu Hause hockt und sich Sorgen macht. WeCroak gibt es seit 2017. Bedeutet, Hansa wurde von seiner eigenen App schon fast 10.000 Mal an seinen eigenen Tod erinnert. I still love it very much. Yeah, but it's still true, you know? Mir gefällt sie immer noch sehr gut. Und die Benachrichtigungen überraschen mich immer noch. Es passiert immer mal wieder, dass die Erinnerung kommt, denk daran, du wirst sterben. Und in dieser Sekunde war ich so eingenommen von Stress oder von etwas Blödem im Internet. Und ich atme tief durch und lasse los, weil es immer einen größeren Blick auf die Dinge gibt. Und die vielen kleinen Sachen meine Zeit vielleicht gar nicht wert sind. Das war Der Tod und die Digitalisierung. Wie das Internet unsere Sicht auf den Tod verändert. Sendung von Gregor Schmalzried und Eileen Doan. Es sprachen Eileen Doan, Yerji Mai, Gregor Schmalzried, Lenz Schuster und Barbara Streidel. Ton und Technik Andreas Lucke und Roland Böhm. Musikauswahl und Produktion Barbara Streidel. Redaktion Thomas Kretschmer. Die Playlist und weitere Informationen zu unserem heutigen Thema gibt es unter bayern2.de Zündfunk. Von dort geht es auch direkt weiter zum Generator-Podcast-Angebot. Das Manuskript der Sendung erhalten Sie über den Hörerservice unter der E-Mail-Adresse service@bayern2.de.